Kundgabe 4705. Empfangen durch Bertha Dodde am 5.8.1949. Wissbegierde. Unbegrenztes Wissen. Das Gebiet des Wissens ist unbegrenzt. Und wenn ihr auch glaubet, erschöpfend belehrt worden zu sein von mir, so ist dies doch nur ein minimales Wissen, wenngleich es genügt, um wieder eure Mitmenschen zu belehren und ihnen einen Schimmer der Erkenntnis zu vermitteln. Doch ständig könntet ihr neues Wissen entgegennehmen, auf allen Gebieten würde euch immer wieder Neues gegeben werden. Immer wieder könntet ihr eure Kenntnisse erweitern, und der Fragen und Antworten würde kein Ende sein. Doch es liegt an euch selbst, wie tief ihr schürfen wollet im Brunnen der Weisheit. Dem Begehrenden wird sein Verlangen stets erfüllt werden, und darum werdet ihr, die ihr zur lehrenden Tätigkeit ausgebildet werdet, immer wieder angeregt durch Debatten geistiger Art, auf das ihr euch entäußert und dabei Lücken in eurem Wissen entdecket, um in euch eure Wissbegierde zu entfachen, die nun gestillt werden kann. Ich will, dass ihr fraget, um euch antworten zu können. Ich will, dass ihr mit reger Anteilnahme euch beteiligt an Gesprächen geistiger Art, dass ihr nicht nur mit den Ohren aufnehmet, sondern Herz und Verstand beeindrucken lasset. Dann geht euch auch ein alles erläuterndes Wissen zu, das euch befriedigen wird. Und dann nehmet ihr zu an Weisheit, Glauben und Kraft. Denn je tiefer ihr eindringet in geistiges Wissen, desto überzeugter könnet ihr glauben und desto näher tretet ihr mir und empfanget von mir Kraft in direkter Form. Unerschöpflich ist der Quell des Wissens und unbegrenzt das Gebiet, das nur allein ich euch erschließen kann. Und ob ewige Zeiten vergingen, ihr würdet niemals zum Ende kommen, weil meine Schöpfung unendlich ist und weil, was vollkommen ist, auch ewig unbegrenzt sein muss. Daher kann niemals ein Wissen abgeschlossen sein, das geistiges Gebiet berührt. Doch was euch Menschen zu wissen nötig ist, was zum Ausreifen der Seele unbedingt erforderlich ist, das kann euch auch in beschränktem Maß geboten werden. Doch von eurem freien Willen ist es abhängig, ob ihr dieses Maß erhöhen wollet oder zufrieden seid damit, was ich euch gebe. Immer wieder sage ich euch, dass ihr Antwort erhaltet auf jede Frage. Immer wieder fordere ich euch auf, Fragen zu stellen, um euren Wissensdurst anzuregen. Und immer wieder gebe ich euch Gelegenheit zu reger Gedankentätigkeit, um euch immer wieder belehren zu können, eurem Willen gemäß. Doch haltet nicht euer Wissen für abgeschlossen. Glaubet nicht, dass ihr schon im Besitz allen Wissens seid. Denn das Gebiet ist endlos, das eure Seele noch durchwandeln kann, wenn sie dazu den Willen hat. Doch was euch von mir gegeben wird, ist auch vollauf ausreichend, um wieder den Mitmenschen zum Glauben zu bewegen an einen Gott der Liebe, Weisheit und Allmacht. Und wer dieses Wissen entgegennimmt, der kann sich schon unsagbar reich nennen, denn es ist die Wahrheit, und ein Körnchen der reinsten Wahrheit wiegt eine Unmenge von Wissen auf, das von Irrtum durchsetzt ist und den Geist im Menschen eher verdunkelt. Die reine Wahrheit allein ist unschätzbares Geistesgut, das den Namen Wissen verdient. Die reine Wahrheit allein ist aufklärend, während vom Irrtum durchsetzte Lehren stets Lücken offen lassen, Begriffe sind, die dem Menschen unverständlich oder unglaubhaft erscheinen, so er ernstlich wissend zu werden begehrt. Das rechte Wissen aber gibt überall Aufschluss, weil es von mir, dem Geber der Wahrheit, geboten wird. Das rechte Wissen lässt aber auch immer wieder Fragen offen, das heißt, es wird stets neu anregen zu fragen, auf das es erweitert werden und das Verlangen nach vermehrtem Wissen von selbst im Menschen erwachen soll. Inneres Verlangen setzet die Erweiterung des Wissens voraus. Und darum ist mir jeder nachdenkende, fragende Mensch willkommen, der von mir belehrt werden will. Und wenngleich er die Frage nicht ausspricht, gebe ich ihm doch Antwort durch mein Werkzeug, das ich als Mittler zwischen ihm und mir benütze, um mich zu äußern. So könnet ihr Menschen ein umfangreiches Wissen entgegennehmen. Es braucht für euch kein unerleuchtetes Gebiet zu geben, so ihr nur ernstlich der Wahrheit nachgeht und mit mir gedanklich in Verbindung tretet. Doch vollste Aufmerksamkeit verlange ich, ansonsten ihr mich nicht zu hören vermöget, ansonsten ich euch auch die Antwort verweigere, obgleich ihr eine Frage gestellt habt. Doch ohne ernstes Verlangen nach der Antwort, was ihr beweiset durch die Gedanken, die mir wahrlich nicht verborgen sind. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan und suchet, so werdet ihr finden. Doch ein ernstes Suchen, ein bittender Gedanke und ein Erwarten meiner Antwort, ein Lauschen nach innen oder Anhören eines Mittlers setze ich zur Bedingung. Dann aber werdet ihr belehrt. Ihr werdet ein Wissen empfangen können, das unbegrenzt ist und der vollsten Wahrheit entspricht. Amen.